Zum 75. Geburtstag des Genossen Kim Jong-il würdigten der Sekretär für internationale Angelegenheiten der Jugendorganisation der Volksbefreiungsbewegung Angolas und der Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten des angolanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit allen Völkern in ihren Stellungnahmen seine unsterblichen Verdienste um die koreanische Revolution und die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt.